vor mir fortgehst, lass bitte dein Herz bei mir, weil in deinem Herzen ich ganz vertrau. Und du weißt ja gar nicht, was im Augenblick passieren kann, gerade mit dem Herzen einer wunderschönen Frau. Wenn du vor mir fortgehst, lass bitte dein Herz bei mir, denn in deinem Herzen liegt all mein Glück. Und wenn ich allein bin, ist mir dann nicht gar so bang nach dir, denn ich weiß ganz sicher, du kommst zurück. Thank you.